إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Brüder, der Prophet صلى الله عليه وسلم erzählte manchmal Geschichten der Leute, die uns vorausgegangen sind. Erzählte Geschichten, die uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnten. Erzählte sie uns detailliert und erklärte sie uns, damit wir unsere Herzen im Islam festigen, damit wir daran glauben, dass dies die wahre Religion ist, damit unser Iman dadurch stärkt. Und eines dieser Geschichten war die Geschichte von Ashabul Ukhdud, von den Leuten des Grabens. Wer sind diese Leute? Warum hat sie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt? Sind sie wichtig für uns? Was war der Grund, warum sie erwähnt wurden? Was ist ihre Geschichte? Lasst uns diesmal betrachten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt uns dies in Sahih Muslim. Auch in anderen Überlieferungen ist das vorhanden. Er erzählt uns, dass vor seiner Zeit, vor unserer Ummah, ein Volk gelebt hat, das hatte einen König. Und dieser König, er sagte von sich selber, dass er der Gott war. So wie Pharaon es von sich selbst behauptete, dass er der einzige Herr, der einzige Gott wäre. So sagte dieser König, ich bin der einzige König, den ihr habt. Und diese Leute glaubten ihm. Warum? Weil er hatte einen Zauberer. Und dieser Zauberer, immer wenn der König etwas brauchte, ließ er ihn zaubern. Ließ er ihn die Geheimnisse der Leute herausfinden, durch die Shayatin, durch die Zauberei, durch die bösen Mächte, mit denen er zusammenarbeitete, durch die Djinn und durch die bösen Shayatin, mit denen er zusammenarbeitete. Immer wenn jemand daran zweifelte, dann sagte er zu seinem Zauberer, geh mal, guck mal, was weiß er, was hat er? Und dann ist er hingegangen, schau mal, du hast gestern das getan, du hast dies gegessen, du hast jenes gesagt und so weiter. Und die Leute waren natürlich verblüfft und haben ihn wegen diesen Sachen angebetet. Nun eines Tages, als der Zauberer älter geworden war und er wusste, er wird sterben, so sagte er zu dem König, O du König, ich bin alt geworden, ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange leben. So such mir einen jungen Mann, dem ich die Zauberei beibringen kann, auf dass die Zauberei weiterlebt. Subhanallah. Und wer einmal in seinem Irrtum verharrt, der bleibt auch noch bis zum Tod danach. Er wollte, dass dieser Dalal, dass dieser Irrtum, dass dieser Irrweg immer noch bleibt, sogar nachdem er stirbt. Subhanallah. Er hat weder Nutzen noch Schaden von dieser Sache, aber er wollte, dass diese Sache bleibt. Subhanallah. So sagte er zum König, bring mir einen jungen Mann, der schlau ist und der schnell lernt, auf dass ich ihm das beibringe und er, wenn ich sterbe, nach mir noch hier bleibt. So ließ der König nach einem jungen Mann suchen. Nicht irgendeinen Jungen, nicht irgendeinen kleinen Jungen, sondern einen, der Verstand hatte, einen, der bekannt war, einen, der schlau war, einen, der schnell lernte. So nahm er einen Jungen. Im Alter, man sagt zwischen 10 und 15. Zwischen 10 und 15. Und er nahm diesen Jungen und dieser Junge fing an, bei diesem Zauberer zu lernen. Jeden Tag, er ging zum Zauberer, lernte, ging nach Hause. Ja, wie in der Schule, ging nächsten Tag, lernte, ging nach Hause. Und so weiter, das ging eine Zeit lang. Als dieser Junge eines Tages auf dem Weg war, so hat er einen Mann gesehen, der war komisch gekleidet. Und er machte komische Sachen. Und er redete komische Sachen. So hat er ihn angeschaut und hat ihn verfolgt. bis der Mann an einen Ort ging und der ist hinterher. Hat geklopft, er sagt, darf ich rein? Komm rein. Sagt er, wer bist du? Der Junge sagt zu ihm, wer bist du? Sagt er, ich bin ein Diener Allahs. Er sagt, du meinst ein Diener vom König? Ja? Der Junge hat niemanden gekannt, außer den König als Herrin. Der sagt, nein, ich bin Diener Allahs. Mein Herr, dein Herr und der Herr vom König. Der Junge war verblüfft. Er sagte, wie? Es gibt noch einen anderen Herrn außer dem König? Da sagte er, ja. Und so fing er an, mit dem Jungen über Tauhid zu reden. Und er redete mit ihm und er berichtete ihn über Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, dass er ein Einziger ist, dass er uns nicht im Stich gelassen hat und so weiter. Er berichtete ihn, bis der Junge daran glaubte. So beschloss dieser Junge, immer wenn er auf dem Weg war zum Zauberer, ein bisschen zu sitzen, ein bisschen zu diesem, man sagt Mönch, zu diesem Diener Allahs, bleiben wir aber dabei, bei diesem Diener Allahs zu sitzen, ein bisschen zu lernen und dann zum Zauberer zu gehen. Und wenn er zurückkommt, sitzt er noch ein bisschen und geht er nach Hause. Bloß ab und zu gab es ein bisschen Probleme, weil die Sitzungen haben sich verlängert. Es hat ihm natürlich gefallen, was dieser Diener Allahs ihm berichtete. Und dieser Diener Allahs, er war noch der Einzige, der übrig geblieben war in diesem Dorf, in dieser Gegend, von den Gläubigen, die Allah alleine angebetet haben. Die anderen hatte der König alle anderen abgeschlachtet. Er hatte sie alle getötet. Und er hatte sich irgendwo versteckt, wo der König ihn nicht finden konnte. Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala allein angebetet. Und man kann aus dieser Geschichte sehr, sehr viel lernen. Und die Gelehrten, sie haben stundenlang über diese Geschichte erklärt, was kann man davon lernen kann, was man davon profitieren kann, was kann man davon, was für Nutzen kann man davon ziehen. Und ein Beispiel in dieser Sache, warum der allein ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn die Fitna zu viel ist, dann schließ dich zu Hause ein und bete Allah allein an, bis der Tod zu dir kommt. Und das hat der Diener, dieser Diener, obwohl er den Propheten natürlich nicht kannte, aber er wusste diese Sache, weil alle Propheten mit derselben Botschaft kamen, hat er sich zurückgezogen und Allah subhanahu wa ta'ala allein angebetet. Er ist nicht in die Stadt gegangen oder er ist nicht sonst unter die Leute gegangen, nur was er gebraucht hat. Nun zurückzukommen, manchmal waren die Sitzungen etwas länger. So gab es Probleme. Da hat sich der Junge bei dem Zauberer verspätet. Und wenn er sich beim Zauberer verspätet hat, hat der Zauberer ihn geschlagen, weil er zu spät kam. Jedes Mal, wenn er zu spät kam, hat er ihn geschlagen. Auch das Problem nach Hause. Wenn er nach Hause zu spät kam, weil die Sitzungen so schön und so lang waren, haben sie seine Eltern geschlagen. Also von allen Seiten wurde er geschlagen. Egal, er geht, kriegt Schläge, er kommt, er kriegt Schläge. So hat er diese Sache dem Diener Allahs gesagt. Er sagt, schau mal, wenn ich zum Zauberer gehe und ich verspäte mich, dann schlägt er mich. Und wenn ich zurückkomme und ich verspäte mich bei meiner Familie, sonst schlagen mich meine Familie. Was soll ich tun? Dann sagt er zu ihm, schau mal. Und es ist eine Lösung, die vielleicht zu dieser Zeit in Ordnung war. Und manche Gelehrten akzeptieren diese Lösung auch in manchen Situationen. Er sagte zu ihm, wenn du zum Zauberer gehst, dann sag zu ihm, meine Familie hat mich in Anspruch genommen. Die haben mich beschäftigt, ich musste noch was tun, ich musste noch was putzen, meine Mutter wollte noch was, ich kann doch nicht einfach Nein sagen. Und wenn du nach Hause gehst und du kommst zu spät, dann sagt der Zauberer, hat länger gebraucht, der wollte mir noch etwas erklären, der Unterricht hat beim Zauberer länger gedreht. Und so hat sich das Problem in Luft ausgelöst. Und dieser kleine Junge konnte weiter lernen. Subhanallah. Nachdem dieser Junge weiter, auf einer Seite Tauhid zu lernen, Allah subhanahu wa ta'ala allein anzubeten, richtig anzubeten. Und auf der anderen Seite lernte er genau das Gegenteil, Schirk, Zauberei. Weil die Zauberei führt zu solchen Sachen, wie du Kufr machen kannst. Weil jemand, der Zauberer werden will, der muss Allah leugnen. Der muss mit den Shayatin zusammenarbeiten. Der muss schlimme Sachen machen, die ich jetzt inshallah nicht erwähnen werde. Der muss sehr, sehr schlimme Sachen machen, unter anderem, oder mindestens, sage ich mal, Schirk. Und Schirk ist das Gewaltigste, was du machen kannst. Und sie machen noch viel, viel gewaltigere Sachen, subhanallah. So eines Tages, als der Junge unterwegs war, hörte er viel Geschrei. Und hörte er, die Leute hatten Angst. Und er hörte, dass ein großes Tier Man weiß nicht, was für ein Tier das war. Aber ein großes, sehr großes, fürchterschreckendes Tier, sich mitten auf der Strecke, auf dem Weg breit gemacht hat. Die Leute konnten nicht nach Hause, konnten nicht in den Markt, der war mitten auf dem Weg. Und sie hatten Angst vor diesem Vieh, weil es war riesig und es hat ihnen Angst gemacht. Dann sagte der Junge, sah diese Sache als Gelegenheit, als Möglichkeit, um zu sehen, was die Wahrheit ist. Was die Wahrheit ist, es die Wahrheit, was der Mönch, der Diener Allahs mir erklärte, oder der Zauberer. So nahm er einen kleinen Stein und er sagte, O Allah, wenn das, was der Mönch mir beibringt, die Wahrheit ist und du damit zufrieden bist, so töte dieses riesige Tier mit diesem kleinen Stein. Und wenn es nicht die Wahrheit ist und wenn du zufrieden bist mit dem, was der Zauberer tut, mir beibringt, so lass ihn am Leben. So nahm er den Stein und warf ihn drauf. Ein kleiner Stein, ein riesiges Tier. So fiel dieses Tier um und starb. Und die Leute wunderten sich, was hat dieser Junge gemacht? Und sie wussten, er ist der Lehrling von Zauberer. Er sagt, was hat der Junge gemacht? Ein Wunder ist geschehen. Er hat einen kleinen Stein geschmissen, ein riesiges Tier. Stell dir vor, man kann sich das natürlich nicht ganz vorstellen. Stell dir vor, du hast so einen riesen Bullen vor dir. Ja? Oder eine Kuh. Ja? Du kannst sie nicht bewegen. Sie hat einfach keine Lust, wegzugehen. Ja, du versuchst alles Mögliche. Und damals, sie hatten keine Bagger und die Dinge. Und dieses Tier war wild. Und du kannst dir vorstellen, dieser Bulle vielleicht noch größer. Aber wie gesagt, wir wussten nicht, die Gelehrten wissen nicht, es wurde auch nicht überliefert, was für ein Tier. Aber es war riesig. Aber allein ein Bullen, schmeiß mal einen Stein, da lacht dich aus. Ja? Der kratzt sich vielleicht, weil die Fliegen diesen Stein wegmachen, subhanallah. So wunderten sich darüber und haben gesagt, subhanallah, wie hat er das gemacht? Und die Leute haben gesehen, der Junge macht Wunder. So gingen sie zu ihm, als sie Probleme hatten, als sie krank wurden. Und der Junge fing an, und natürlich durch diese Sache wurde der Junge gefestigt in seinem Herzen und er wusste, was die Wahrheit ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn den Tauhid in seinem Herzen gefestigt. Und so wusste er, dass der Tauhid das Richtige ist und dass beim Zauberer das Falsche ist. Aber er musste zum Zauberer hingehen, ansonsten wäre sein Leben vorbei. So fingen die Leute an, durch diese Sache, was er gemacht hat, zu sagen, ah, der ist ein mächtiger Mann, der verbringt Wunder. Komm, wir gehen zu ihm. Ha? Komm, wir gehen zu ihm. Sie fingen dann an, wenn sie krank waren, zu ihm zu gehen. Ha? Wenn sie blind waren, zu ihm zu gehen. Wenn sie Krankheit, andere Krankheit, sie gingen zu ihm. Und der Junge, mit Allahs Hilfe, hatte die Blinden geheilt. Die Hautkranken hat er geheilt. Jede Krankheit, jeder, der zu ihm kam, hat ihn die Krankheit geheilt. Aber nicht er war derjenige, der heilt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala war derjenige, der ihn heilt. Warum? Weil er hat gesagt, ich bin nicht derjenige, der heilt, Allah ist derjenige, der heilt. Glaubst du an ihn, glaubst du an Tawhid, dann mache ich Dua und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich heilen. Und sie immer, wenn sie daran geglaubt haben, so hat er Dua gemacht und sie wurden geheilt. Und es hat sich überall rumgesprochen und der Junge hat nur Gutes gemacht. Und der Junge war als guter Mann bekannt. Und wir haben gesagt, der Junge war nicht sehr alt. Subhanallah. Und eines Tages, ein Minister, und dieser Minister war ein guter Freund vom König, der wurde blind, weil er alt wurde und er wurde mit der Zeit blind. Und er hat von diesem Jungen gehört, aber er wusste nicht, dass dieser Junge dieser Zauberer ist. Oder dieser Jüngling ist, der beim Zauberer lernt. So hat er viele Geschenke mitgebracht. Ha? Man sagt Kamele und Elefanten voller Gold und Silber und Juwelen, alles mit. Er war der Reichste in der Stadt nach dem König. So ist er zu dem Jungen hingegangen. Komm rein. Er sagt, mein Junge, und der sieht ja nicht. Er sagt, mein Junge, schau mal. Ich bin ein alter Mann. Und ich habe gehört, dass du die Blinden wieder sehen machen kannst. Schau mal, ich habe mit mir sehr viel Vermögen mitgebracht. Und wenn du willst, ich gebe dir alles, was ich habe. Und ich sorge dafür, dass du der Reichste hier bist. Aber bring mir meine Augenlicht wieder zurück. Und subhanallah, schaut mal, wie der Mensch ist. Schaut mal, wie der Mensch ist. Nur bei dem Augenlicht, er würde alles hergeben, was er hat, nur dass er nur noch einmal wieder sehen kann. Nur noch ein einziges Mal. Subhanallah. Dann sagte der Junge zu ihm, tut mir leid, ich heile niemanden. Ich heile niemanden. Er sagt zu ihm, wie, du heilst niemanden? Er sagt, Allah heilt diesen Person. Er sagt, Allah, wer ist das? Er sagt, das ist mein Herr. Er sagt, du meinst den König? Er sagt, nein. Er sagt, Allah, mein Herr, dein Herr und der Herr vom König. Allah, Rabbul Alamin. Allah, der Herr der Welten, der Herr aller Menschen, der Herr der Himmel und der Erde und alles, was zwischen ihnen ist. So fing er an, über Allah subhanahu wa ta'ala zu erzählen. Ja, weil er gefragt hat, wer ist Allah? Wer ist das? Und er hat ihm erzählt, Allah ist dies, jenes, Allah ist einer und Allah hat uns erschaffen, Allah hat dir deine Augen gegeben, Allah hat dir das gegeben und. Am Ende hat er gesagt, glaubst du daran? Dann mache ich Dua und Allah wird dich heilen und du wirst wieder sehen. Und er sagt, ich glaube daran. So hat der Junge für ihn Dua gemacht und auf seine Augen gestrichen und er konnte wieder sehen. Subhanallah. Und er war natürlich sehr froh. Und er hat zu ihm gesagt, dass diese Geschenke, was du hast, nimm wieder mit. Ich will kein Vermögen, kein gar nichts von dir haben. Nimm das wieder mit. So hatten wir viele Gläubige in der Stadt, ohne dass der König das wüsste. Aber bekannt wurden drei von diesen. Und zwar der Mönch, der kleine Junge und dieser Minister. Diese wurden bekannt. Wie wurden die bekannt? Natürlich, der Minister geht weiter zur Arbeit. Aber er war blind. Erst fällt es keinem auf. Aber nach einer Weile, nachdem der König ihn mal zu ihm eingeladen hat, weil die waren gute Freunde und sie sind gesessen, da hat der König gemerkt, was ist mit deinen Augen? Kannst du wieder sehen? Da sagte er, ja, ich kann wieder sehen. Er sagt, wer hat dir dein Augenlicht wieder gegeben? Da sagt mein Herr. Da sagt ich. Da sagt nein. Mein Herr, dein Herr, der Herr der Welten. Der sagt, hast du einen anderen Herr außer mich? Der sagt, ja. Allah, der Herr der Welten. Der sagt, wie kannst du nur einen anderen Herrn? Ich werde dich bestrafen und dann wirst du sehen, wer die schlimmste Strafe gibt. Und er fing an. Der fing an, diesen Minister zu strafen und zu foltern. Und er hat ihm gesagt, verlass deine Religion, verlass diesen Glauben, lass das. Wer hat dir das beigebracht? Erzähl mir, wer war das? Wo hast du das her? Und bestrafte ihn und folterte ihn auf die schlimmste Art und Weise, die ich vorstellen kann. Bis er es nicht mehr aushalten könnte, weil der Schmerz so stark ist, wenn man gefoltert, so gewaltig ist. Ja? Wir weinen schon, wenn wir hinfallen und uns etwas brechen. Wie ist das, wenn es absichtlich gebrochen wird? Wie ist es, wenn absichtlich dir geschädigt wird? Er konnte nicht mehr. Und aus Menschlichkeit hat er gesagt, der Junge, was? Und der König ist voller außer Acht. Er sagt, was? Der Junge? Unser Junge? Den wir Zauberei bringen? Den wir aufgenommen haben? Den wir gegeben haben? Dieser Junge? Sagt, ja. Sagt, bring den her. Sie gehen und holen den Jungen. Sagt, hast du das ihm beigebracht? Sagt er, hast du einen anderen Herrn außer mir? Sagt er, ja. Mein Herr, sein Herr, dein Herr, Allah, der Herr der Welt. Da sagt, wer hat dir das beigebracht? Und fing an, diesen Jungen, musst du dir vorstellen, der ist zwischen 10 und 15, sagen die Leute. Und fing an, diesen Jungen zu foltern und zu strafen und zu schlagen und zu machen und zu peitschen und alles Mögliche. Und der Junge, beide haben nichts von der Religion abgelassen, nebenbei. Sie haben nur aus Schmerz das gesagt, was nicht gesagt wurde. Und der Mönch, als der Junge den Stein geschmissen hat und dieses Tier umgefallen ist und der Junge das dem Mönch erzählt hat, hat der Mönch zu ihm gesagt, heute bist du besser als ich. Allah erhört dein Bittgebet. Und wisse, du wirst geprüft werden. Wisse, du wirst geprüft werden. Und wenn du geprüft wirst, dann erzähl nicht, von wem du das hast. Ich will einfach nur mein Leben leben. Ich will nur beten. Ich bin sowieso alt. Ich werde bald sterben. Ich will nur beten, Allah alleine. Und ich will mich nicht einmischen. Erzähl nicht, von wem du das weißt. Und er hat gesagt, okay. Was passiert? Er wurde geprüft. Strafe und Folter und dies. Jemand, der an Allah glaubt, der die Wahrheit vertritt, der die Wahrheit verteilt, der Da'wah macht zu Allah, der zu Tawhid ruft, der muss geprüft werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, glaubt ihr denn, ihr sagt, wir glauben an Allah und ihr werdet nicht geprüft? Glaubt ihr denn, ihr könnt sagen, ja, ich weiß jetzt, dass Allah glaubt, ich glaube daran, ich habe festen Glauben in meinem Herzen und ihr werdet nicht geprüft, ihr werdet nicht auf die Prüfung gestellt? Denkt ihr denn, ihr werdet nicht geprüft? Allah sagt, doch, dass wir wissen, dass wir wissen, wer von euch die Wahrheit sagt und wer lügt. Wenn jemand nämlich bestraft wird, wenn er geprüft wird, da weiß man, sagt er die Wahrheit oder lügt er. Jemand, der lügt und der wird geprüft, bei dem kleinsten Schmerz verkauft er seine Religion für einen kleinen Preis. Bei der kleinsten Prüfung verkauft er seine Religion für einen kleinen Preis. Ha? Dein Arbeitgeber sagt zu dir, du darfst hier nicht beten. Ich will nicht, dass du ein Bart hast. Ich will nicht, dass du irgendjemandem sagst, dass du Muslim bist. Und du sagst, ja, okay, kein Problem. Was hast du gemacht? Du hast deine Religion verkauft. Das heißt, du warst nicht ehrlich. Das heißt, dein Glaube war nicht aufrichtig. Eine Frau kommt zu dir und sagt, ja, ich will dich haben. Ja, und du sagst, ja, ich will dich auch haben. Sie sagt, aber hör auf, Muslim zu sein. Hör auf zu beten, hör auf, an Allah zu glauben. Du sagst, egal, ich hab dich, ich vergesse Allah. Du hast deine Religion verkauft. Für einen geringen Preis. Geringen Preis, das sind die geringen Preise. Ha? Ich rede nicht davon, dass du auf die Straße gehen sollst und auf der Straße beten sollst und provozieren sollst vielleicht. Nein, verkaufe nicht deine Religion. Verkaufe nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Verkaufe nicht dein Jenseits für eine Sache, die dir Allah gegeben hat. Allah ist derjenige, der dir alles gegeben hat. Stell dir vor, Allah hat dir alles gegeben. Dein Leben, deine Augen, deine Mutter, dein Vater, deine Arbeit. Ja? Du hast zwar Bewerbung geschrieben, aber Allah hat dir ermöglicht, diese Arbeit zu bekommen. Und wenn du dann Allah verlässt, dann wird dich Allah verlassen. Um zurückzukommen, da wurde der Junge geprüft und er wurde ihm gesagt, verlass deine Religion, nein, verlass deine Religion, nein, verlass deine Religion, nein. Von wem hast du das? Sag uns das. Nein, von wem hast du das? Sag uns. Er wurde immer mehr, dann hat er gesagt, okay, es gibt einen Mann, ich kann nicht mehr die Schmerzen aushalten. Es gibt einen Mann, da und da, der hat mir das beigebracht. So sind die hingegangen, haben diesen Mönch genommen und haben gesagt, hast du das dem beigebracht? Er sagte, ja. Er sagte, gibt es einen anderen Herr außer mich? Er sagte, ja. Mein Herr und dein Herr, Allahu Rabbul Alamin. Allah, der Herr der Welten. Er sagt, wenn du nicht deine Religion verlässt, dann werden wir dich strafen. Er sagt, Allah ist mein Herr, ich werde meine Religion nicht verlassen. Dann fing er an, den Mönch zu foltern und zu schädigen und zu bestrafen, die noch keine andere die Strafe gesehen hat. Er sagt, verlass deine Religion, nein. Verlass deine Religion, nein. Verlass deine Religion, nein. Nach jeder Strafe, verlass deine Religion, nein. Standhaftigkeit in der Religion, meine Brüder. Standhaftigkeit. Dann hat er gesagt, du willst nicht eine Religion verlassen und du glaubst einen anderen Herz als mich zu haben. Hat er ihn genommen und hat den Mönch genommen und hat den Jungen genommen. Was ist mit ihm passiert? Was kam danach? Erfahren wir inshallah gleich. Subhanakallah wa bihamdik inshallah wa astaghfirullah. بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nachdem der König gesehen hat, sie wollen die Religion nicht verlassen, dann wollte er sie belehren. Den zwei, von denen er wusste, dass sie an Allah glaubten, den Minister und den Jungen. Da hat er den Mönch gebracht und hat gesagt, verlasst ihr nicht eure Religion? Hat den Mönch genommen und hat zwischen seinen Kopf eine Säge gebracht. Und nicht eine Säge, wie wir heute kennen, modern und erstklassig und sägt einwandfrei. Ha? Eine stumpfe, alte Säge. Und fing an, in zwei zu teilen. Er sagt, verlass du deine Religion? Nein. Und die zwei haben gesehen, was er macht. Ha? Bis er tot war. Dann der Minister. Komm her. Verlass du jetzt deine Religion? Du hast gesehen, was wir machen können. Du hast gesehen, wozu wir die Kraft haben. Wer ist dein Herr? Wer gibt dir dein Leben und nimmt dir dein Leben? Ha? Verlass du deine Religion? Nein. Allah hat mir mein Segen gegeben. Allah hat mir das gegeben. Und verlass du? Nein. Der Nächste. Zwischen den Kopf fangen an zu sägen. In zwei. Der Junge ist übrig. Stell dich vor, ein Junge zwischen 10 und 15 Jahre, er wird gestraft und er sieht diese Sache, wie die anderen Leute bestraft werden, wie sie getötet werden, wie sie in zwei gespalten werden. Was mit diesem Junge? Der ist doch psychisch krank. Ja? Der ist doch fertig mit der Welt. Nein, Allah hat ihn gefestigt. Sag, hast du gesehen, was sie mit dir machen? Verlässt du deine Religion? Er sagt nein. Das Problem nun bei dem Jungen ist, wenn der König den Jungen tötet, dann gibt es Problem. Die Leute machen Aufstand, weil der Junge war bekannt unter den Leuten, dass er gut ist, dass er die Kranken heilt, dass er den Armen hilft und so weiter. Die Leute waren bekannt, wenn der König den Jungen tötet, denjenigen, der ihn ermöglicht, wieder gesund zu werden, zu sehen, Krankheiten, die nicht geheilt werden konnten, zu heilen, dann machen die einen Aufstand. Was hat er gesagt also? Hat er eine Gruppe von seiner Armee genommen, hat gesagt, schaut, nehmt ihn, geht hoch auf den Berg, so und so auf den höchsten Berg, fragt ihn, ob er nochmal von seiner Religion zurücktritt, weil dieser Junge ist eigentlich kostbar, weil er hat alles gelernt, was er lernen sollte vom Zauberer, den brauchen wir noch. Er fragt ihn, kehrt er von seiner Religion zurück? Gut, nimmt ihn wieder mit. Kehrt er nicht, schmeißt ihn runter. Nimmt ihn mit. Und die Leute sehen, dass sie ihn gefesselt haben und mitnehmen den Jungen. Aber die wissen nicht, was los ist. Ja, die nehmen ihn mit und die gehen auf den Berg. Und die sind am Berg. Er sagt, dann sagen sie, verlass deine Religion. Der sagt, nein. Er sagt, verlass deine Religion oder wir schmeißen dich runter. Der sagt, nein. Dann macht er Dua zu Allah. Er sagt, O Allah, genüge mich gegenüber ihnen, so wie du es willst. Er sagt, hilf mir, die Leute, gegen diese Leute, so wie du willst. Er sagt nicht, gib ihnen einen Blitzschlag, lass sie auf einmal sterben, lass sie sonst irgendwas passieren. Er sagte, hilf mir, so wie du willst, ja Allah, gegen diese Leute. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Berg schütteln lassen, sich selber. Ja, ein Beben, nur für den Berg. Und alle fielen vom Berg runter, außer der Junge. Subhanallah. Was hat der Junge gemacht? Jetzt, oh du kleiner Junge, jetzt kannst du wegrennen. Jetzt geh weg. Du hast Tauhid gelernt. Khalas, du hast gesehen, was der König mit den anderen macht. Geh weg, geh in eine andere Stadt, geh in ein anderes Dorf. Bring den Leuten dort Tauhid bei. Was hat der Junge gemacht? Er geht zurück. Wo geht er hin? Er könnte auch nach Hause gehen. Einfach zu seiner Mutter und Vater oder in die Stadt gehen. Sagen, guck mal, der König hat mit mir so und so gemacht. Nein, was hat er gemacht? Er ist zum König gegangen, Dreck. Und der König guckt ihn an, entsetzt, ja, verwundert, und sagt zu ihm, wo sind deine Gefährten? Passt auf, er sagt nicht, wo sind meine Leute, weil er will nicht diese Sache für ihn zuschreiben lassen. Er sagt, wo sind deine Gefährten? Er sagt, Allah hat mir genügt gegen sie. Er sagt, okay, kein Problem. Nächste, nimmt zweite Patrouille, zweite Armee, kleine Armee, nimmt sie, sagt, nimmt ihn. Packt ihn in so einen Käfig, geht aufs Meer und schmeißt ihn ins Wasser rein, wenn er nicht von seiner Religion geht. Die nehmen ihn, fahren aufs Meer, ja, da ist nichts, nur Meer. Gehen aufs Meer, sagen, verlässt du deine Religion? Sag nein. Sag, verlass deine Religion oder wir schmeißen dich ins Wasser. Der sagt nein, macht der Dua, oh Allah, genüge mir gegenüber sie, wie du willst. Ja, und Allah lässt Wind kommen und die Wellen schlagen und alle sterben, alle fallen vom Boot, außer der Junge. Jetzt, Junge, zweite Chance. Ha? Jetzt kannst du abhauen. Schau mal, der König, der wird dich nicht in Ruhe lassen, bis er dich tötet. Jetzt hau ab. Verlass doch das. Ha? Du musst doch nicht unbedingt Dawa machen. Ha? Musst doch nicht unbedingt die Leute dazu aufrufen. Musst doch nicht, geh woanders, ruf doch andere Leute. Nein. Was hat der Junge gemacht? Zurückgekommen. Zum König. Direkt zum König wieder. Der König, der ist außer sich, der weiß nicht, was passiert. Sag, wo sind deine Gefährten? Der sagt, Allah hat mir genügt gegen sie. Der weiß nicht, was er machen soll. Und dann sagt der Junge zu ihm, willst du mich töten? Sagt er, ja. Sagt er, du kannst mich nicht töten, außer so, wie ich dies sage. Was passiert? Machtpositionen haben sich geändert. König, kleiner Junge. Jetzt sagt er, du kannst mich erst töten, wenn ich es dir sage. Oder wie ich es dir beibringe. Der sagt, okay, wie soll ich machen? Guck mal, der König, der Herr der Welten sozusagen, angeblicher, sagt ihm, okay, sag mir, wie ich das machen soll. Er sagt ihm, sammel alle Menschen vom Dorf auf einen Platz. Dann binde mich an eine Palme und nimm einen Pfeil von meinem Pfeil, nicht deine Pfeile, die nicht gesegnet sind. Nimm meinen Pfeil. Mach ihn auf deinen Bogen und sag, wenn du ihn abschließt, Bismillah, sag im Namen Allahs, dem Herrn dieses Jungen. Nur so kannst du mich töten. Und schmeiß auf mich dann. Und der König hat gesagt, okay, Hauptsache du bist tot. Hat die Leute gesammelt, hat ihn gefesselt, hat den Pfeil im Bogen genommen. Und nach manchen Überlieferungen hat er erstmal nichts gesagt. Wollte ihn einfach so töten. Und der Pfeil rechts, links, vorbei, trifft ihn nicht. Nach anderen Überlieferungen, er hat leise gesagt, aber der Pfeil ist gegangen und hat vor ihm gestoppt. Ist runtergefallen. Und der Junge hat zu ihm gesagt, nein, du musst laut sagen, dass alle das hören. Hat er das genommen, okay, egal, Hauptsache du bist tot. Hat das genommen, er sagt, im Namen Allahs, dem Herrn dieses Jungen. Bam, Hat abgeschossen. Und der Pfeil hat ihn hier gestriffen. Nur hier. Gestriffen. Und er hat seine Hand drauf gemacht und war tot. Und die Leute fingen an, wir glauben an den Herrn von diesem Jungen, wir glauben an den Herrn dieses Jungen, wir glauben an den Herrn dieses Jungen. Und der König weiß nicht, was passiert. Er geht in seinen Palast zurück, freut sich, dass der Junge tot ist. Und dann kommt ein anderer Minister. Sagt er, weißt du, was eigentlich die Leute sagen? Er sagt, du warst sauer, dass 3 Leute geglaubt hatten. Jetzt glaubt das ganze Volk dran. Du hast Schaden gebracht dadurch. Und dann wurde er noch mehr richtig sauer. Und dann hat er gesagt, okay, sammelt alle Leute. Macht ein Riesenloch in die Erde. Brennt, macht Feuer da rein. Und schmeißt jeden da rein, der nicht von seiner Religion rein. Haben sie gesammelt, ein Loch gemacht, Feuer angezündet. Haben die Leute in Reihe aufgestellt. Haben gesagt, verlass deine Religion, nein, rein mit dir. Verlass deine Religion, nein, rein mit dir. Verlass deine Religion, nein, rein mit dir. Qutila ashabul ukhdud. So wurden die Leute des Feuers getötet. An-nari dhatil uqud. Dieses Feuer. Wurden ins Feuer reingeschmissen, getötet. Und die Leute von dem König und seiner Armee und seinem Minister, die standen da. Sie standen da und haben das zugeschaut. Was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und sie standen da und sie haben zugesehen, wie sie ins Feuer geworfen wurden. Was war ihre Sünde? Was war ihre Sünde, was sie gemacht haben? Haben sie Leute getötet? Haben sie Kinder geschändigt? Haben sie Zinsen genommen? Haben sie Sinne gemacht? Nein. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. Sie haben keine Sünde gehabt. Keine Sünde außer أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dass sie nur an Allah geglaubt haben. Das war ihre einzige Sünde. Deswegen wurden sie ermordet. Deswegen wurden sie ins Höllenfeuer geschmissen. In die Hölle geschmissen, nicht ins Höllenfeuer. Sie wurden in diese Hölle geschmissen. Und die Gelehrten sagen, von außen war es ein Feuer, von innen ein Paradies. Und sie alle waren Shuhada. Alle waren Märtyrer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das war ihre einzige Sünde. Und die letzte Person, die ins Hölle, alle wurden verbrannt. Nur der König und seine Leute sind übrig geblieben. Subhanallah. Die letzte Person, die ins Höllenfeuer in diese Feuer geschmissen werden sollte, war eine Frau und die hatte ein neugeborenes Kind. Manche sagen 1-2 Tage, manche sagen ein paar Wochen. Neugeborenes Kind. Und es gibt nichts Stärkeres, keine stärkere Bindung, kein stärkeres Verlangen, außer eine Mutter zu ihrem neugeborenen Kind. Subhanallah. Und sie sagten zu ihm, zu ihr, verlass deine Religion oder wir werden dich und dein Kind da reinschmeißen. Und als sie das Feuer sah und ihr Kind anguckte und sie war Mutter, sie hatte Gefühle. Und sie zögerte einen Moment. So ließ Allah subhanahu wa ta'ala dieses neugeborene Kind die Augen aufmachen und sprechen zu ihr. Sagte, oh Mutter, oh meine liebe Mutter, sei geduldig, denn du bist auf dem rechten Weg, denn du bist auf der Wahrheit. Du hast die Wahrheit, sei geduldig, oh Mutter. Und so wurde sie auch mit dem Kind reingeschmissen. Ihre einzige Sünde war, dass sie an Allah glaubten. Subhanallah. Subhanallah. Und so sieht man, was Standhaftigkeit in der Religion ist. So seid standhaft, liebe Geschwister. Seid standhaft. Und schaut mal gleichzeitig auf Allah, subhanallah, was er sagt. Er sagt, diejenigen, die diese Kufr gemacht haben, die diese schlechte Sachen zu meinen Dienern gemacht haben, sie werden für immer in die Hölle kommen, in Surat Buruj, für immer in die Hölle. Er sagt aber, außer jene, die bereuen. Ja Allah, nachdem wir so viele Leute getötet haben, abgeschlachtet haben und vernichtet haben und das gemacht haben mit denen, gefoltert und alles mögliche, gibt es noch Reue für uns? Ja, gibt Reue für uns. Wenn ihr bereut, dann nimmt Allah subhanahu eure Reue an und er wird euch vergeben. Schaut mal, wie gewaltig diese Geschichte war. Und schaut mal, wie gewaltig Allahs Vergebung ist. Nach all dieser Sache, vergibt uns Allah, ja. Wenn ihr aber nicht Taube macht, für euch gibt es ewige Feuer, ewige Hölle. Und diejenigen, die an Allah glauben und Gutes tun, für sie gibt es das Paradies, ewig daran zu bleiben. Ich sage das und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns geduldig macht, standhaft macht in der Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen, vergeben und uns standhaft machen in der Religion. Möge Allah die Sünden der ganzen Muslime, Muslime auf der ganzen Welt verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich barmherzig sein zu unseren Toten, den Toten der Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Mujahideen festigen überall, wo sie sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die armen Länder Die armen Muslime, wo sie sind, festigen in der Religion, geduldig sein, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg gibt. Ich sage das, bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqim as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.